Sie wollen von dem, was Sie wissen. Techno oder Techno? In einer rhythmischen Massenbedröhnung durch Bässe und Hochfrequenzen, die erstaunlicherweise nicht in das Betäubungsmittel gesetzt werden. Gesteigert noch durch hübsche, bunte Pillen. Thank you. römische Küche, wo der geile Stoff gekocht wird? Stoff gekocht wird.